18. Kapitel, der Palast. Donner, Schmetterling, hauchte der gute Riese. Sind wir jetzt wirklich hinter der Königin? Das ist ihr Palast, hauchte Sophiechen zurück. Keine 30 Meter entfernt, hinter hohen Bäumen, gepflegte Rasenflächen und schmucke Blumenrabatten, zeichnete sich der wuchtige Bau des königlichen Palastes in der Dunkelheit ab. Er bestand aus weißlichen Steinen und war von so gewaltigen Ausmaßen, dass der Guri platt war vor Staunen. »Das Haus hat aber mindestens 100 Schlafzimmer, wenn nicht sogar aber 100«, sagte er. »Mindestens«, flüsterte Sophiechen. »Das halte ich nicht aus«, stöhnte der Guri. »Wie soll ich denn das Zimmer finden, wo die Königin schläft?« »Komm, wir gehen etwas dichter ran und gucken mal«, flüsterte Sophiechen. Der Guri glitt schwebend vorwärts durch die Bäume. Plötzlich blieb er ruckartig stehen. Das große Ohr, in dem Sophiechen saß, begann sich zu drehen. »Hey«, flüsterte Sophiechen, »du kippst mich gleich runter.« Psst, psst, flüsterte der Guri zurück. »Ich höre was.« Hinter einem dichten Gebüsch ging er in Deckung und wartete ab. Das Ohr drehte sich noch immer, erst so herum, dann anders herum. Sophiechen musste sich ganz fest am Ohrenrand anklammern, um nicht herauszukullern. Der Guri zeigte durch eine Lücke zwischen den Büschen. Und was sah sie da? Keine 20 Meter entfernt sah sie einen Mann leise über den Rasen trotten mit einem großen, scharfen Hund an der Leine. Der Guri erstarrte zu Stein, Sophiechen auch. Der Mann und der Hund gingen weiter und verschwanden im Dunkel der Nacht. »Du hast mir aber erzählt, es gibt keine Soldaten im Garten hinter dem Palast«, flüsterte der Guri. »Das war auch kein Soldat«, flüsterte Sophiechen. »Das war so etwas Ähnliches wie ein Nachtwächter. Wir müssen uns in Acht nehmen.« »Lieber in 9 oder 10 nehmen«, meinte der Guri. »Aber zu viel Angst habe ich nicht. Meine tollen Ohren hören sogar, wenn am anderen Ende des Gartens ein Mann auch nur atmet.« »Wie lange wohl noch, bis es hell wird?«, flüsterte Sophiechen. »Sehr kurz wohl noch«, sagte der Guri leise. »Wir müssen jetzt Dalli machen.« Damit glitt er weiter durch den großen Garten und dem kleinen Sophiechen fiel es wieder auf, wie er beim Gehen scheinbar mit den Schatten verschmolz. Seine Füße bewegten sich vollkommen geräuschlos, sogar wenn er auf den Kieswegen lief. Unversehens standen sie ganz dicht vor der Rückseite des großen Palastgebäudes. Guris Kopf reichte bis zu den Fenstern der ersten Etage und Sophiechen, die er in seinem Ohr kauerte, hatte natürlich dieselbe Augenhöhe. Sämtliche Fenster hatten zugezogene Vorhänge. Nirgendwo war Licht zu sehen. Aus der Ferne konnten sie das gedämpfte Rauschen des Verkehrs an der Hyde Park Corner hören. Der Guri blieb stehen und hielt sein anderes Ohr, das ohne Sophiechen, gegen das erste Fenster. »Nein«, flüsterte er. »Wodach horchst du denn?«, flüsterte Sophiechen. »Nach Atmen«, wisperte der Guri. »Ich kann in der Atemstimme hören, ob es ein Männchen ist oder ein Weibchen. Das hier ist ein Männchen.« Er grunzelt ein bisschen. Der Guri glitt weiter, indem er seine lange, dünne, schwarzumhüllte Gestalt in die Palastwand schmiegte. Jetzt stand er vor dem nächsten Fenster und lauschte. »Nein«, flüsterte er, und weiter ging's. »Dies Zimmer ist leer«, flüsterte er. Er horchte an einem Fenster nach dem anderen, aber jedes Mal schüttelte er den Kopf und schlich weiter. Als er zu dem Fenster genau in der Mitte des Palastes kam, horchte er auch dort, ging aber nicht weiter. »Aha«, flüsterte er, »hier haben wir eine Dame drin schlafen.« Sophiechen fühlte, wie ein kleiner Schauder über den Rücken lief. »Aber was für eine Dame?«, fragte sie flüsternd. Der Guri legte den Finger auf den Mund. Er brauchte jetzt vollkommene Stille. Ganz vorsichtig streckte er eine Hand durch den oberen Fensterspalt und schob mit äußerster Behutsamkeit den Vorhang ein wenig auseinander. Der rötliche Schimmer des Nachthimmels über London drang in das Zimmer und warf einen Abglanz auf die Wände. Es handelte sich um ein großes Gemach, wunderschön eingerichtet mit üppigen Teppichen, vergoldeten Stühlen, einem Frisiertisch und einem Bett. Und auf dem Kissen in diesem Bett lag der Kopf einer schlummernden Frau. Sophiechen wurde schlagartig bewusst, dass sie jetzt das Gesicht vor sich hatte, das sie schon vom Fernsehen und von Briefmarken erkannte. Ein paar Sekunden war sie sprachlos. »Ist sie das?«, flüsterte der Guri. »Ja«, hauchte Sophiechen. Sofort machte sich der Guri an die Arbeit. Zuerst öffnete er geschickt und lautlos die unteren Flügel des großen Fensters. Der Guri war ja ein Fensterfachmann. Tausende von Fenstern hatte er schon aufgemacht im Laufe der Jahre, um in die Kinderzimmer seine Träume hineinblasen zu können. Manche Fenster klemmten, einige klirrten, andere quietschten oder knarrten. Da war es sehr schön, dass das Fenster der Königin perfekt funktionierte. Der Guri öffnete es gerade so weit, dass Sophiechen auf der Fensterbank Platz nehmen konnte. Als nächstes zog er den Vorhang wieder zu. Dann nahm er Sophiechen zwischen Daumen und Zeigefinger von seiner Ohrmuschel herunter und setzte sie auf das Fensterbrett. So, dass ihre Beine gerade noch ins Zimmer baumelten, aber hinter dem Vorhang blieben. »Mach ja keinen Salto nach hinten«, flüsterte der Guri. »Immer schön festhalten an dem Brett, und zwar mit beiden Händen.« Sophiechen tat, was er sagte. Es war Sommer in London, die Nacht war nicht kalt, aber man darf nicht vergessen, dass Sophiechen nur ihr dünnes Nachthemdchen anhatte. Was hätte sie nicht alles dafür gegeben, wenn sie jetzt ihren Bademantel gehabt hätte? Weniger, um sich damit zu wärmen, als vielmehr, um ihr verräterisch weißes Nachthemd damit zu verhüllen, vor den Wächterblicken von unten aus dem Garten. Der Guri holte das Glas aus seiner Manteltasche und schraubte den Deckel ab. Ganz, ganz vorsichtig ließ er dann den kostbaren Traum in den Trichter seiner Trompete schlüpfen. Hierauf schob er das lange, dünne Trompetenrohr durch den Schlitz zwischen den Fenstervorhängen und schob es möglichst weit in das Zimmer hinein und zielte dabei in die Richtung, wo, wie er wusste, das Bett stand. Und nun holte er tief Luft, blies seine Backen auf und pustete los. Gleich zog er die Trompete zurück, so behutsam, wie man zum Beispiel das Thermometer herauszieht. »Sitzt du gut so?« flüsterte er. »Ja«, antwortete Sophiechen. Eigentlich hatte sie ganz schön Angst, aber zeigen wollte sie nichts davon. Sie riskierte einen Blick über die rechte Schulter nach unten. Der Erdboden schien kilometerweit in der Tiefe zu liegen. Das war wirklich verdammt tief. »Wie lange braucht der Traum, bis er wirkt?« flüsterte Sophiechen. »Der eine braucht eine Stunde«, erklärte der Guri, »der andere ist schneller.« »Wieder der andere ist noch langsamer, aber der hier findet sie ganz bestimmt zum Schluss.« Sophiechen sagte nichts. »Ich gehe und warte im Garten«, flüsterte der Guri. »Wenn du mich brauchst, ruf meinen Guri-Namen. Ich komme sehr schnell.« »Und wenn du mich nicht hörst«, flüsterte Sophiechen. »Ich hab doch die hier«, flüsterte der Guri und zeigte lächelnd auf seine großen Ohren. »Auf Wiedersehen«, flüsterte Sophiechen. In diesem Moment geschah etwas Unerwartetes. Der Guri beugte sich herunter und gab ihr auf die Backe einen zarten Kuss. Da wären Sophiechen fast die Tränen gekommen. Als sie sich nach ihm umdrehte, war er schon verschwunden, als ob er sich einfach so in nichts aufgelöst hätte.